Nehmen wir wieder besseres Wissen an, bei den Urchristen sei es möglich und landesüblich gewesen, beim Abschreiben ihrer heiligen Bücher am ursprünglichen Wortlaut ungehemmt zu bessern. Dazu könnte es nicht auffallen, sondern es wäre selbstverständlich, wenn sowohl P45 als auch P66 tatsächlich eine Blütenlese von irgendwelchen Varianten bieten, in einer Auswahl, wie diese eben zufällig den Kopisten vor Augen kamen. Nicht bloß die Tatsache eines Variantengemenges wäre verwunderlich, doch da mit der Zeit das Chaos immer größer werden musste, immer neue Lesarten auftauchten, so hätte P66, weil in einem späteren Stadium der Entwicklung stehend, ein anderes zusammengefügtes Gemenge aufweisen müssen als P45. Das ist nun nicht der Fall. Von Entwicklung ist, was den Grundstock wichtiger Varianten anbetrifft, nichts zu verspüren. Obwohl die Entstehungszeiten beider Papiri 100 Jahre auseinander liegen sollen, präsentieren sie den gleichen Variantenkern. Sie zeigen im Grunde denselben Mischtext, dessen Bestandteile aus den charakteristischen Revisionslesarten bestehen. Die Revisionsvarianten aber haften an den bekannten Hauptkodizes bzw. an deren Vorlagen. Kenyon meint denn auch, dass die Lesarten des P45 entweder aus den großen Familien stammen oder später in sie hineingelangten. Schade, dass mit dem besten Willen durchaus nicht zu ermitteln ist, wann denn eigentlich die großen Textfamilien in Wirklichkeit entstanden sind. Aland versetzt diese Aktion ins 4. Jahrhundert. Kenyon äußert sich zurückhaltend und bekennt resigniert, das Wann und das Wie dieser hypothetischen Ereignisse sei leider in tiefes Dunkel gehüllt. Kommen wir zum Schluss. Die wichtigste Lehre, die archäologischen Urkundenforscher aus den Erlebnissen unserer Untersuchungen ziehen können, ist eine Mahnung. Man sei aufs Äußerste misstrauisch gegen alle scheinbaren Echtheitsmerkmale äußerlicher Art. Alle äußerlichen Anzeichen von Echtheit archäologischer Schriftzeugnisse können nachgeahmt werden und werden heute mit Geschick künstlich erzeugt. Das Geschäft archäologischer Fälschung hat sich zu einer hohen Kunst entwickelt, die mit wissenschaftlicher Exaktheit ausgeübt wird. Es ist seit langem ein leichtes, jede gewünschte archäologische Urkunde hinsichtlich ihres äußeren Habitus so anzufertigen, dass das Fabrikat nach Schrift und Material, Papyrus, Leder, Pergament, alle relativen Echtheitsprüfungen glänzend bestehen kann. Das gilt bezüglich der chemischen wie auch der physikalischen Technik der Fälschungen. Man lasse sich nicht verblüffen, wenn das angebliche hohe Alter eines Fundes etwa auf ganz moderne Art durch Untersuchungen auf radioaktiven Carbon-14 bewiesen wird. Es hieße, die Intelligenz von Fälschern unterschätzen, wenn man annimmt, die Fälscher hätten diese willkommene Möglichkeit exakter Altersvortäuschung nicht schon bedacht und gegebenenfalls verwirklicht. Aus jedem Nest kann der Entdecker bestimmte Eier herausnehmen, vorausgesetzt, es hat jemand die Eier vorher hineinpraktiziert. Nötig ist vor allem auch, sich von der gewohnten Vorstellung frei zu machen, archäologische Fälschungen seien Ein-Mann-Arbeit. Man muss nicht immer nach dem Fälscher eines Fundes fragen, sondern nach der Fälschungsgenossenschaft, die am Werke war. Dass gelegentlich in meist kleinerem Maßstabe archäologische Fälschungen von Einzelpersonen unternommen werden, die auf eigene Rechnung arbeiten, ist gewiss. Als Motiv kommt hierbei wohl immer die Aussicht auf materiellen Gewinn in Frage, weshalb solche Einzelfälscher auch für eine baldige Entdeckung ihrer Falsifikate sorgen. Anders liegen die Dinge, wenn Kollektivkräfte eine umfassende Aktion archäologischer Urkundenfälschung beschließen und ausführen. Zumal, wenn das Unternehmen von idealen Motiven bestimmt und für einen guten Zweck ins Werk gesetzt wird. In solchem Fall braucht man nichts zu überstürzen. Diese Gesellschaft arbeitet bewusst auf längere oder sogar sehr lange Sicht. Die Deponierung der alten Schriftstücke geschieht gern in kriegerischen Zeiten, wenn alle Welt durch andere Sorgen vom Nachdenken über archäologische Dinge genugsam abgelenkt ist. Einige Jahre nach Kriegsende ereignen sich dann, gern unter Mithilfe verirrter Ziegen, hier und da in unwirtlicher Gegend die grandiosen Entdeckungen. Was nun im Besonderen die ideale Verfertigung der neu entdeckten biblischen Papyri anbetrifft, so ist zu sagen, gegen die Überzeugungskraft der von uns vorgetragenen inneren psychologischen Beweise für die Fälschung all dieser Stücke richten alle scheinbar noch so konkret für deren Echtheit sprechenden äußerlichen Anzeichen nichts aus. Die inneren Argumente behalten das letzte Wort. Die aufgetauchten neutestamentlichen Papyri sind ideale Gemeinschaftsfälschungen und wie der innere textliche Befund erkennen lässt, müssen als Initiatoren theologisch-dogmatisch gebildete Kräfte beteiligt gewesen sein. Das folgt auch aus dem guten Zweck solcher Aktionen. Es geht um die Rettung des geschichtlichen Jesus. Die neuen Entdeckungen sollen den archäologischen Beweis erbringen, dass die Evangelien tatsächlich schon im ersten Jahrhundert verfasst wurden und darum an dem Ursprung des Christentums in jener Frühzeit geschichtlich nicht länger gezweifelt werden darf. Aber die modernen Geschichtsfälscher haben, anders als ihre erfolgreichen mittelalterlichen Vorgänger, Unglück mit ihren Unternehmungen. Sie gedachten, den Leugnern der Geschichtlichkeit Jesu eine Grube zu graben und stürzten nun selbst hinein. Denn man hat sich übernommen, man erlaubte sich mehr, als unter kritischen Augen gewagt werden darf. In dem heiligen Drange, die neutestamentlichen Schriften ihrer angeblichen Entstehungszeit nach möglichst weit zurückzudatieren, ließ man alle Vorsicht außer Acht und übersah die Warnungstafel. Denn mit jedem weiteren Ruck nach früher wächst, sobald die in den Evangelien berichteten Dinge als im wirklichen Leben der Urchristen geschehend geprüft wird, die Unwahrscheinlichkeit, dass die Evangelienverfasser mit ihren offenkundigen Legenden bei ihren feindlichen Zeitgenossen Glauben und Duldung gefunden haben. Der Leser möge sich erinnern, was an früheren Stellen über das Problem der zeitlichen Ansetzung der Entstehung des Christentums verlautet. Eine Herabsetzung der Evangelienentstehung bis ins erste Jahrhundert ist aus psychologischen Gründen, zumal für das Johannesevangelium, völlig unmöglich. Der Wagemut der Fälschergesellschaften findet allerdings eine Erklärung in der vertrauensseligen Einstellung archäologischer Wissenschaftler zu den Entdeckungen uralter Papyri und Pergamente. Die Fälscher spekulieren auf die kritische Kapitulation der Papyrologen und Pergamentologen vor den objektiven äußeren Echtheitsmerkmalen der Funde. Und sie haben mit dieser Spekulation vorläufig leider recht behalten. Wird es aber so weitergehen? Werden die Wissenschaftler nicht bald merken, dass im Garten der Archäologie geheime Kräfte am Werke waren und es noch sind, um die Kugeln der Papyrologie und der mittelalterlichen Pergamentologie nach bestimmten Richtungen hin in Drehung zu versetzen? Vorsicht! Künstliche Probleme im gesamten Bezirk der Archäologie. Die geschichtliche Wahrheit leidet Not. Wann kommt man ihr zu Hilfe?